Jerry. You're the best. Woo. See all my critics wasting time. Worrying about the daddy while it beats you blind. Get your life together, stop your crying. Whenever you say that you can't. You can't do, daddy can. One and only daddy pop. Skelett i vøden, alle dvergen her. Mens livet får synges over i et side. Jeg synger noen kreprisen i pjøtis ned. Vil si hem mia ei. Si er det villig gær min grunk nå vrek. Hun tenker da sig i det skråse bæk. Hun slasj det tovne vine svære steg. Da si hem Verschlaat in stil. Doch dünkt sie manchmal aus, sie nicht so schlimm. Es ist gleiches Glück, cool, wenn es gar nicht weh. Dass wir Hemmiga haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass noch schlechter Bäume aufkommen haben. Dass wir Hemmiga. Hübsches Mädel hier her. Jetzt schauen wir doch höchstens ein auf den Weg. Weil wir Hemmiga haben. Und wenn ihr seht, was heute der Mensch droht, so sehe ich wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch hat,